SWR 2 Eckpunkt. Vater und Tochter. Entwicklungslinien einer Beziehung von Michael von Pose. Als Vater kann ich mir nur ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Wenn ich bedenke, dass ich doch der Meinung bin, man solle, was immer man tut im Leben, versuchen, es so gut wie möglich zu tun, so habe ich in dieser Sache versagt. Denn wer Vater wird, soll es mit aller Leidenschaft und Sorgfalt sein. Ich kenne solche Väter, die geborene Väter sind, die sich darauf vorbereiten und sich freuen, es zu werden. Wenn sie dann, wie die Mütter, feststellen, dass es nicht so einfach ist, wie man es sich vorgestellt hat, sondern furchtbar anstrengend, verlieren sie dennoch nicht die Geduld, sondern spielen ihren Part so gut, wie sie es nur können. Das mögen Ausnahmen sein, aber es gibt sie. Ich habe meinen Part nicht gut gespielt, sondern wollte schon überhaupt nicht Vater werden. In jenen jungen Jahren war ich von so schwarzen Fragen heimgesucht, dass ich mir sagte, eine solche Veranlagung dürfe nicht weitergegeben werden. Ich würde dem Leben nur den Sinn abgewinnen können, dass ich mit der schwarzen Problematik fertig würde. Und das sei eine Sache allein zwischen mir und dem Leben. Kein anderer Mensch dürfe hineingezogen werden. Und trotzdem wurde ich Vater einer Tochter. Es war wie ein Unglücksfall für das Kind, nämlich, das für den Vater eigentlich unerwünscht war. Ich hatte nicht den Willen, die Verantwortung des Vaters zu übernehmen und war doch verantwortungslos genug gewesen, mich in die Situation zu bringen, in der ich sie übernehmen musste. Ich war Student, unvorbereitet, überfordert. Alles hing an der Mutter, die das Kind gewollt hatte. Sie meisterte auch die Schwierigkeiten in der Studentenehe mit dem unwilligen Vater, der immer mit anderen Dingen befasst war. Sie war die ganze Zeit mit dem Kind zusammen, kümmerte sich um seine Bedürfnisse und bewältigte die täglichen Scherereien, sodass es mehr ihr Kind als unser Kind war. Nach dem Studium wechselte ich von einer Stellung zur anderen, im In- und im Ausland. Unser Leben war deshalb ziemlich zigeunerhaft. Dem Kind wurde zugemutet, sich an verschiedenen Orten zurechtzufinden, um sie bald wieder zu verlassen. Und nach der endgültigen Rückkehr in die Heimatstadt war die Ehe am Ende. Das Kind zog mit der Mutter in eine separate Wohnung. Nachträglich werfe ich mir besonders vor, dass ich nicht genug Aufmerksamkeit oder nicht die richtige Aufmerksamkeit für das Kind hatte. Wenn man mit äußeren Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist man zu sehr auf die bezogen. Man betrachtet auch die nächsten Menschen unter dem Gesichtspunkt der Lebensbewältigung. Man wird aber niemandem, auch nicht sich selbst, gerecht, wenn man nicht den Versuch macht, den Standpunkt des anderen einzunehmen. Ein Kind orientiert sich in einer Welt, die überall neu ist. Diese Entdeckerblicke auf die Dinge hätte ich mit dem Kind zusammen tun können. Ich hätte mir die Zeit dazu nehmen müssen. Ich hatte keinen Sinn für Kindlichkeit. Sie kam mir vor wie eine Art Zurückgebliebenheit. Das Interesse für das langsame Werden von Eigenschaften und Besonderheiten fehlte mir und die dazugehörige Geduld. Das habe ich nachher, als es zu spät war, mit Bedauern eingesehen. Ich habe natürlich versucht zu verstehen, was für ein Kind das ist. Aber ich schaute auf das eigene Kind wie auf ein Fremdes, dessen Charakter ich zu ergründen suchte. Ich hatte keinen Zugang zu dem inneren Wesen dieses kleinen Mädchens. Ich redete entweder zu wenig mit ihr oder in einem falschen Tonfall. Sie spürte diese Fremdheit und machte sie sich allmählich auch im Blick auf mich zu eigen. Als wir in London lebten, war meine Tochter im Kindergartenalter. Sie ging in Richmond in einen Kindergarten, hatte englische Freundinnen und sprach ihr kleines Englisch. In dieser Zeit nahm ich sie zum ersten Mal als besonderen Menschen zur Kenntnis. Vorher war sie immer nur das Kind gewesen, das manchmal süß ist und dann wieder durch Unarten stört. In London zeigte sich an ihr das Genie der Kinder, die, wenn sie dazu Lust haben, alles können. Meine Tochter konnte zum Beispiel den ganzen Max und Moritz auswendig vortragen und dabei durch schauspielerischen Ausdruck Dinge herausholen, die jenseits ihres Alters lagen. Bei einem Kind ist es eine kurze, aber sehr schöne Epoche, wie es erfinderisch wird und sich in seinen Erfindungen steigert. Das nahm ich mit Entzücken bei meiner Tochter wahr und beschäftigte mich ganz anders als vorher mit ihr. Dadurch fiel ich aber nur von einem Fehler in einen anderen. Denn hatte ich sie vorher zu wenig beachtet, so versuchte ich jetzt zu viel Einfluss auf sie auszuüben. Ich hielt das für eine Förderung ihrer Begabung, wenn ich ihr alle möglichen Aufgaben stellte. Sie hat das aber so aufgefasst, dass ich sie in eine mir genehme Richtung dirigieren wollte. Das weiß ich aus einem Abrechnungsbrief, den sie mir schrieb, als sie etwa 20 war. Darin waren alle meine väterlichen Verfehlungen aufgeführt, bis zu den 3 Ohrfeigen, die sie von mir bekommen hatte. Aber die 2 Hauptpunkte waren eben die, sie sei ein unerwünschtes Kind gewesen und auch so behandelt worden. Und dann, als ich sie als Tochter entdeckt hätte, hätte ich eine Tochter in meinem Sinne aus ihr machen wollen. Ich hätte mir da eine gebildete, literarisch gewandte und elegante junge Frau vorgestellt und in dem Sinn an ihr herumgearbeitet. In diesem Brief zeigte sich eine andere Begabung meiner Tochter, die vorher nicht so erkennbar gewesen war, nämlich eine juristisch stringente Gedankenführung, bei der keine Frage, aber eben auch kein Ausweg offen bleibt. In ihrer Kritik an mir als Vater konnte ich ihr nur zustimmen. Ich war ja selbst überzeugt, dass ich nichts Großartiges geleistet hatte. In meiner Antwort auf ihren Brief verteidigte ich mich, so gut es ging, wie das jeder in Grund und Boden Kritisierte versucht. Ich sagte mir, wenn alles falsch war, was ich gemacht habe, kann man vielleicht nur alles falsch machen. Hätte ich mir jede Mühe gegeben, um ihr auch das kleinste Leiden zu ersparen, hätte ich ihr jede Schwierigkeit aus dem Weg geräumt, dann wäre eben das mein Fehler gewesen. In ihrer Schulzeit traf ich ein Arrangement mit meiner Tochter, dass wir uns regelmäßig jede Woche bei mir trafen. Einmal kochte ich für sie, einmal sie für mich. Unser beider Kochkünste war nicht groß, aber jedenfalls war es eine Art Dienst am anderen. Wir saßen uns gegenüber und betrachteten einander und jeder fragte sich bei sich, was kann ich mit dir anfangen? Ich sprach mit meiner Tochter über die Schule. Sie berichtete hanebüchende Dinge, wie schlecht der Unterricht war, und ich gewann den Eindruck, dass es sie unzufrieden machte, so wenig zu lernen. Das war aber ein Missverständnis. Sie war eigentlich ganz glücklich in dem Schlendrian. Ich organisierte den Übergang in eine andere Schule, ein renommiertes Gymnasium. Da fühlte sie sich überhaupt nicht gut aufgehoben, sondern als Außenseiterin, weil sie nicht die richtigen Kleidermarken anhatte und den dort üblichen Schuljargon nicht beherrschte. Ich ahnte nicht einmal, wie unglücklich sie auf der neuen Schule war und wie sie sich in die alte zurücksehnte. In unseren Gesprächen blieben die wichtigsten Dinge unausgesprochen. So war es auch, wenn wir über ihr Leben bei ihrer Mutter redeten, ein noch viel delikateres Thema als die Schule. Ich merkte so viel, dass es da Dinge gab, die sie bedrückten. Ich hütete mich, genauere Nachfragen anzustellen oder irgendwelche kritischen Bemerkungen zu machen. In meiner Selbsteinsicht als Vater war ich so weit gereift, dass ich nicht glaubte, genau zu wissen, was man bei der Kindererziehung richtig zu machen hat. Ich dachte nur, es sei nicht genug, über die Dinge zu reden. Ich müsse ihr etwas beibringen. Wir müssen etwas zusammen tun. Für Bücher interessierte sie sich nicht, schon gar nicht für die von mir geschriebenen. Sie wollte auch nichts aus Büchern erzählt haben. So ergab es sich, dass wir miteinander musizierten. Sie lernte bei mir Flöte spielen, ich begleitete sie am Klavier. Sie brachte es dabei zu einer Virtuosität, über die ich ganz beglückt war. Aber für sie war dieses Musizieren eine Quälerei, wie ich aus dem schon genannten Brief weiß. Sie fühlte sich nur angetrieben zu Leistungen, die sie gar nicht erbringen wollte. Während wir füreinander kochten und miteinander musizierten, reifte in ihr ein ganz anderer Beschluss, von dem ich nichts ahnte. Sie sammelte in den Apotheken der Stadt Schlaftabletten und an einem Nachmittag, als ihre Mutter weg war, schluckte sie an die 100 davon. Im letzten Augenblick hat sie mich dann doch noch angerufen. Sie konnte die Zahlen auf der Telefonscheibe schon nicht mehr sehen, sondern musste sie mit den Fingern abzählen. Ich erreichte noch rechtzeitig den Notdienst und fuhr mit ihr ins Krankenhaus, wo ihr der Magen ausgepumpt wurde. Sie lag ganz still und lieb im Bett und hatte seltsame Visionen. Ich war verzweifelt und versuchte ihr klarzumachen, wie viel sie mir bedeute und dass wir nicht weiter so aneinander vorbeileben dürften. Von nun an müssten wir über alles mit absolutem Vertrauen zueinander reden. So beschwor ich sie. Sie hörte sich das ruhig an. Vielleicht war sie noch zu sehr in Trance, um mich zu verstehen. Anstatt zu antworten, zeigte sie in die Ecke des Krankenhauszimmers, wo sich, das entnahm ich ihren flüsternden Worten, für ihre Augen Blumen zu Girlanden zusammensetzten, um gleich wieder auseinanderzufallen. Noch ehe sie das Abitur gemacht hatte, vollzog meine Tochter die Trennung von beiden Elternteilen. Sie hatte beschlossen, mit einem Freund ein anderes Leben in einer norddeutschen Stadt zu beginnen. Sie richtete sich da, geldlich unterstützt von zu Hause, nach ihren eigenen Vorstellungen ein, pausierte mit der Schule, jobbte und fand es dann doch richtig, die Schule zu beenden. Es war die Zeit, in der sie mir die große Abrechnung schickte. Seltsamerweise war es gerade diese Entfernung, die uns wieder näher brachte. Sie war jetzt unabhängig, sie konnte tun, was sie wollte. Sie hatte mir alles gesagt, was von ihrer Seite zu sagen gewesen war, und hatte ein gewisses Bedürfnis, mit mir über die Probleme ihrer neuen Existenz zu reden. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung in Rechtsanwaltsbüros. Sie war tüchtig und gewissenhaft, aber sehr kritisch gegenüber den Menschen, mit welchen sie es zu tun hatte. Chefs und Freunde, von denen hörte ich nun viel. Was die Chefs anging, so waren sie für meine Tochter allesamt unmöglich. Sie gab mir genaue Schilderungen von deren Marotten und Gewissenlosigkeiten und wie sie mit ihr umsprang und wie sie gezwungen war, mit ihnen umzuspringen. Sie wollte meinen Rat, aber wenn ich irgendeinen Vorschlag machte, dann bewies sie mir sofort, dass dessen Befolgung die Situation nur verschlimmern konnte. Es gab eigentlich nie einen Ausweg. Sie fand dann aber doch einen, indem sie nämlich kündigte und sich einen neuen Chef suchte, der sich wiederum als hoffnungsloser Fall herausstellte. Ein bisschen ähnlich wie mit den Chefs war es mit den Freunden. Auch die erwiesen sich nach einiger Zeit als unmöglich und ein Wechsel wurde notwendig. Ich verfolgte das mit Kummer, denn ich wünschte sehr, dass meine Tochter, die immer daran gelitten hatte, nirgendwo ein rechtes Zuhause zu haben, sich ein solches schaffen könnte. Eigentlich war ich, anders als sie, mit jedem ihrer Freunde einverstanden. Wenn sie ihn gewählt hatte, musste ja etwas an ihm dran sein. Sie selbst fand jedes Mal, dass sie falsch gewählt hatte. Entweder war der junge Mann zwar lieb und für alles zu haben, aber dadurch zu weich und unterwürfig. Oder er war monoman mit sich beschäftigt und ging zu wenig auf sie ein. Aus den Erzählungen meiner Tochter entnahm ich, dass sie mit diesen Freunden lange Gespräche führte, in denen sie ihnen erklärte, wie sie zu sein hätten. Ich hielt das für ganz falsche Politik und sagte es ihr auch. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass man niemanden charakterlich zurechtstutzen kann und dass niemand sich gerne solche Belehrungen anhört. Ich erinnerte sie daran, wie schrecklich sie meine Versuche, sie zu formen, gefunden hatte. Wir konnten jetzt offen über diese Dinge sprechen. Aber so wenig ihre Freunde auf sie hörten, so wenig hörte sie auf mich. Alle ihre Beziehungen endeten entweder so, dass sie den jungen Mann wegschickte, oder so, dass er sich wegmachte. Ein neuer Mann trat in den Gesichtskreis meiner Tochter. Sie ging diesmal weiter, als sie bisher gegangen war. Sie verließ ihre gemütliche kleine Wohnung und zog zu ihm in seine. Das stellte sich bald als Fehler heraus. Der neue Freund war von seiner Frau noch nicht geschieden, und während er mit meiner Tochter zusammenlebte, knüpfte er mit einer anderen Frau an, die in einer Gaststätte arbeitete. Um den Diskussionen mit meiner Tochter zu entgehen, verschwand er abends dorthin. Wenn er zu Hause sein musste, verbrachte er die Stunden mit einem Vorrat an Getränken vor dem Fernsehapparat. Meine Tochter war schwanger, und als sie zu der Einsicht kam, dass das Verhältnis mit dem Mann beendet werden müsse, war die Schwangerschaft weit fortgeschritten. Sie hatte sich in eine sehr schwierige Lage manövriert. Es war schon deutlich, dass er von dem Kind nichts würde wissen wollen. Wie sich später zeigte, wollte er es nicht einmal sehen. Sie war nicht mehr in ihrer Wohnung, sondern in seiner und insofern auf sein Wohlverhalten angewiesen. Einen Umzug konnte sie sich im Augenblick weder leisten noch in ihrem Zustand bewerkstelligen. Sie traf eine Verabredung, dass der Vater des Kindes fürs Erste zu seinen Eltern zog und ihr, zumindest bis zur Geburt des Kindes und noch etwas länger, die Wohnung überließ. Ob er, auf den nie Verlass gewesen war, sich an die Absprache halten würde, blieb ungewiss. Die Lage spitzte sich zu, als sie zur Entbindung ins Krankenhaus kam. Sie hatte Angst, dass er während ihrer Abwesenheit die Wohnung wieder okkupieren würde. Sie bat mich deshalb, in der Zeit für sie die Wohnung besetzt zu halten. Ihre Mutter war krank und konnte nicht kommen. Es waren sehr strenge Wintertage, kurz nach Weihnachten. Ich quartierte mich in ihrer Wohnung ein und brachte sie im Taxi ins Krankenhaus und pendelte dann immer zwischen der Wohnung und dem Krankenhaus. Ich war im Krankenhaus am Tag nach der Geburt. Es war keine schwere Geburt, aber eine etwas verfrühte. Das Kind kam erst einmal in einen Brutkasten. Als es meiner Tochter besser ging, begaben wir uns zusammen auf diese Station und mit Kitteln und Atemmasken versehen, begutachteten wir den kleinen Schreihals. Auch dieses Kind betrachtete ich eher distanziert, aber ich freute mich für meine Tochter. Sie war glücklich mit ihm und tat alles um das Kind herum von Anfang an mit Bedacht und Konzentration. Man sah, das wird eine Löwin an Mutter werden. Natürlich wollte meine Tochter all die Fehler, die an ihr begangen wurden, an ihrem Kind nicht begehen. Das bedeutete vor allem keinen Augenblick der Vernachlässigung. Sobald es möglich war, verließ sie die Wohnung des Erzeugers, wie sie ihn nannte, und richtete sich in einem anderen Teil der Stadt ein. Bei jedem Schritt, bei jeder Anschaffung überlegend, ob das Kind alles haben würde, was es brauchte. Sie las die Fachliteratur, in der steht, was für Kinder gut ist, und hing einmal mehr dieser, einmal mehr jener Theorie an. Im Zweifelsfall entschied sie sich immer für die liebevollste Behandlungsvariante. Sie musste natürlich feststellen, dass ein Kind, so liebevoll es behandelt wird, Dinge tut, die auch die informierteste Mutter ratlos machen. Deshalb neigte sie im Laufe der Zeit zu einer neuen Art von Strenge, die sie früher als unangemessen verworfen hätte. Ich fand dann, dass sie einen zu klagenden Ton mit dem Kind habe. Ich merkte, dass sie einen Mittelweg suchte zwischen zu strikt und zu lax. Ich mischte mich natürlich nicht ein, ich sagte nichts, ich maßte mir nicht an, feste Auffassungen zu haben. Im Grunde bin ich froh, dass ich hier nicht erziehen muss. Denn ich sehe ja die Komplikationen voraus, mit denen es meine Tochter zu tun haben wird. Meine Sorge ist, dass der Junge vom verwöhnten Bub zum Selbstverwöhner und Tyrannen wird. Schon jetzt, wo er bald in die Schule kommt, erkennt er die Möglichkeit, wie er andere Menschen gegen meine Tochter ausspielt. Also zum Beispiel demonstriert, dass, was ihm verboten ist, seinen Freunden erlaubt wird. Der Wert des Geldes ist ihm auch schon aufgegangen. Nicht sie wird bestimmen, wie er sich anzieht, womit er sich beschäftigt, wohin er geht, um sich zu amüsieren. Ich sehe nicht, wie sie verhindern will, dass er im Industriemüll und Unterhaltungswust der Spaßgesellschaft untergeht und die Chance verpasst, etwas Besonderes aus sich zu machen. Sie ist da eher unbesorgt. Er soll alles ausprobieren und selber entscheiden, was gut für ihn ist. Für sie wäre es schlimm, wenn er sich als Außenseiter fühlte, weil er die Dinge nicht machen darf, die alle machen. Ihm keinen Gameboy und kein Kinderhandy zu geben, das hieße, ihm einen Erwachsenenstandpunkt aufzwingen, den er noch gar nicht einnehmen kann. Sie ist zuversichtlich, dass es nicht schaden wird, ihn alles mitmachen zu lassen. Ich bin sehr bedenklich. Wir werden noch viel Gesprächsstoff haben. Trotz pausenloser Beschäftigung mit dem Kind hat meine Tochter ihre Karriere nicht vernachlässigt. Noch während der Zeit, wo sie immer zu Hause sein musste, hat sie sich per Fernstudium zur Büroleiterin weitergebildet und die entsprechende Prüfung bestanden. Als das Kind alt genug dafür war, ist sie, um ihre berufliche Situation zu verbessern, nach Köln gezogen und arbeitet dort als Büroleiterin. Der Junge ist in dem bestmöglichen Kindergarten untergebracht und wird die bestmögliche Schule besuchen. Auf ihrem Gebiet ist meine Tochter hochkompetent. Ich bin voller Bewunderung für ihre Tüchtigkeit. Sie hat einen außerordentlichen Sinn für juristische Zusammenhänge und eine Leidenschaft für die Lösung juristischer Streitfälle. Das gefällt mir so, dieses genaue Bescheidwissen. Sie berät mich juristisch, ich versuche mich durch psychologische Winke ein bisschen zu revanchieren. Sie ist besonders mit Inkasso-Fragen befasst. Wenn mir Honorare, die mir zustehen, vorenthalten werden, hilft sie mir, sie einzutreiben. Sie ist eine Meisterin in der Nutzung des Internets, während ich nicht einmal einen Computer besitze. Auch da ist mir von Fall zu Fall ihre Hilfe absolut notwendig. Es mag sein, dass ich früher einmal die Idee hatte, sie könnte als Tochter eines Literaten ein literarischer Mensch werden. Wenn ich ihr Gedichte vorlas und sie mich bat, sie damit zu verschonen, dann fühlte ich mich verletzt. Das ist vollständig anders geworden. Ich versichere ihr immer wieder und meine es auch, wie glücklich ich bin, dass sie ihr Fach gefunden hat. Egal, was man macht, man muss es gut machen. Darauf haben wir uns geeinigt. Wir reden über den Chef und das Kind. Sie fragt mich nach meiner unmaßgeblichen Meinung und tut dann, was sie für richtig hält. Manchmal ist sie mit mir ein bisschen streng. Sie denkt nämlich, dass ich aus meinen Begabungen nicht genug gemacht habe und in finanziellen Fragen weltfremd bin. Sie weiß ziemlich genau, was ich für Einkünfte habe und hat Ideen, wie die vermehrt werden könnten und dass ich mir selbst im Weg stehe. Sie kann da eher ungeduldig werden und ich verteidige mich nur schlecht und recht. Ich muss dann an die Auffassung von C.G. Jung denken, dass die Tochter am besten zu wissen glaubt, was für den Vater gut ist und deshalb ein gewisses Verfügungsrecht über ihn beansprucht. Im Übrigen ist es mir nicht unangenehm, mich von meiner Tochter missverstanden zu fühlen. Denn unausrottbar ist mein schlechtes Gewissen, als Vater dieser Tochter so viel missverstanden zu haben. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Vater und Tochter Entwicklungslinien einer Beziehung von Michael von Poser.